wenn die Nacht beginnt und die Welt ist schwarz und der Mond ist das einzig Licht, das scheint. Nein, ich fürchte mich nicht, oh, ich fürchte mich nicht, wenn du nur immer fest zu mir stehst. So Liebling, Liebling, steh zu mir, oh, steh zu mir, oh, steh. Steh zu mir, steh zu mir. Wenn der Himmel über uns sollte taumeln und fallen, und die Berge sollten bröckeln in das Meer. Wird nicht wein, wird nicht wein, nein, ich fälle keine Tränen, wenn du nur immer fest zu mir stehst. So Liebling, Liebling, steh zu mir, oh, steh zu mir, oh, steh jetzt, steh zu mir, steh zu mir. Liebling, Liebling, steh zu mir, oh, steh zu mir, oh, steh jetzt, steh zu mir, steh zu mir. Wenn immer du in Sorge, steh zu mir, oh, steh zu mir, oh, steh jetzt, steh zu mir. Steh zu mir.